den 27. September 1781. Der Stuhl Petri ist auf den Idealkredit der Vatikanischen Bank gegründet worden. Die Wechselbriefe aufs Jenseits verlieren indes an Wert, der Kredit sinkt. Und wenn die Symptome auch noch nicht auf einen allgemeinen Bankrott hindeuten, so bereiten sie das Publikum doch wenigstens allmählich darauf vor. An vielen Orten wird bereits die Zahl der Mönche vermindert, diese Werkzeuge des Aberglaubens werden schließlich ganz einrosten und der Türsteher des Paradieses wird auf die Stellung eines Bischofes von Rom herabgedrückt werden. Wir werden diese schönen Tage zwar nicht mehr erleben, aber trotzdem erhebe ich meine Seele, wie Maupertuis es lehrt, und segne die holden Dinge, die den Augen des Geistes voraussehend das glückliche Jahrhundert, das einen uns nicht gewährten Vorteil genießen wird. Und da wundern Sie sich noch, dass ich guter Laune bin, in die Hände klatsche und mich an den lieblichen Prophezeiungen berausche, die meine Einbildungskraft mir zuflüstert? Friedrich der Große, Ande allem Bert.